Ja, herzlich willkommen zur 19. Ausgabe des Kalöschcasts. Heute bin ich mal bei der F&A-Manufaktur in Dortmund unterwegs und habe gegenüber von mir sitzen Fabian Kort-Wittenborg und Adalbert Frasek. Herzlich willkommen erstmal. Hi. Ja, wir sind hier im Haus der Elektrohandwerke in Dortmund-Körne und sind wir nicht richtig? Okay. Sind wir nicht richtig. Sind dahinter. Also ist es die gleiche Einfahrt, aber prinzipiell ist das ein eigenes Gewerbegebiet hier. Okay. Ehemalig Pohl Schröder. Ja, erzählt mal vielleicht erstmal ganz kurz so zu eurem Werdegang, wo ihr herkommt und warum ihr jetzt gerade auf diese Idee gekommen seid. Ich weiß nicht. Man hat es ja schon als Kind angefangen mit Fahrradfahren. Na, und man hat das immer ein bisschen schleifen lassen. Und jetzt momentan ist das ja so, dass jeder Fahrrad fahren möchte, weil die Spritkosten an sich immer teuer sind, das Auto generell sehr, sehr teuer ist. Und es gibt halt viele alternative Menschen, die halt auch überlegen, aufs Auto komplett zu verzichten. Und ich denke mal, da ist eine gute Nische für uns, wenn man da irgendwie Fahrrad mitentwickelt oder Fahrräder oder generell die Transportlogistik ein bisschen unterstützt, dass man halt aufs Auto verzichten kann. Aber habt ihr direkt mit dieser Marktidee angefangen? Ich meine, erstmal wart ihr wahrscheinlich Mechaniker, Fahrradmechaniker. Ja, ich war früher viel in der Industrie und irgendwann macht das ja keinen Spaß mehr, weil das ist sinnlose Arbeit. Du machst ja schon irgendwas, du stellst irgendwas her, aber das hat jetzt nicht so einen wirklichen Sinn, weil das ist irgendwie Stückzahlen. Ich habe 1000 Drehteile nachgemessen und du weißt nicht, was mit den Drehteilen passiert. Ob das irgendwie für, weiß nicht, Herzschrittmacher gemacht wird oder für, weiß nicht, für einen Besenstiel oder so, merkst es nicht, du weißt es nicht. Und das ist eigentlich sinnlose Arbeit, die erfüllt dich nicht wirklich. Und weil du das Endprodukt auch nicht siehst. Du siehst das Endprodukt nicht, du siehst nur einen Teil des kleinen irgendwas und kannst nichts mit anfangen. Und ob du das jetzt super gut herstellst oder scheiße herstellst, das merkst du auch nicht. Mhm. Ja, also der Effekt wird nicht so. Du hast auch keine Resonanz, wie gut deine Arbeit nachher ist. Ja, und deswegen habe ich mich irgendwie überlegt, ich muss irgendwas anderes tun. Und dann bin ich in die Reha-Technik gekommen, also in die Reha-Branche, wo man schon wieder sehr schöne, sehr spezielle Sachen gebaut hat. Also Rollstühle habe ich gebaut. Ja, und die wurden halt wirklich an den Kunden angepasst. Wenn er irgendwo einen Trinkflaschenhalter wollte oder, keine Ahnung, ich habe mal einen gebaut für einen Zirkus, der hat Fackelständer an den Seiten gehabt. Und Feuerspucker. Feuerspucker. Okay. Und so Rollstühle baust du ja. Also komplett irgendwas anderes und du hast sofort Kundenkontakt, der redet mit dir, sagt dir oder erklärt dir, was er damit vorhat. Und du kannst ihm dann noch irgendwie auch helfen, es anders herzustellen. Oder wenn du meinst, es ist technisch sinnvoller, irgendwas anderes zu machen, als das, was er will. Mhm. Das ist halt auch ziemlich interessant. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, und dass wir gegründet haben, lag daran, dass der Chef, den wir hatten, mit dem kam ich nicht so ganz gut klar. Also ich hatte immer viele Ideen und habe ein bisschen mal versucht, was durchzukriegen. Und er war immer von sich so sehr überzeugt, dass man da irgendwie kein Vorankommen hatte. Mhm. Und zumal der nicht wirklich ein Facharbeiter war, der war nur irgendwie gelernter Masseur oder irgend sowas. Also total irgendwie so ein Quereinsteiger ohne Qualifikation, der hat dir dann erzählt, oh, wenn du M8 bohrst, dann musst du, weiß nicht, 6,5 bohren, damit das Gewinde stärker ist, bla bla bla. Ne? Ich habe 15 Jahre Maschinen eingerichtet, die M8-Gewinde geschnitten haben. Ne? Jetzt erzählst du mir, wie ich was zu tun habe. Ne? Und das fand ich auch total doof. Ne? Zumal ich ja auch den Meister da auch schon hatte. Und dann wollte er mir echt einfach vom Pferd erzählen. Aber das heißt, du hast richtig so einen Fortgang da durchgemacht. Also du warst sowieso schon in der Industrie, du hast deinen Meister gemacht, du hast dann Kontakt gehabt zu fast der Zielbranche, kann man sagen. Ne? Und dann ist dir aufgefallen, das kann ich selber besser. Das war dann die zumal die Organisation in dem Laden, wo wir drin waren, extrem daneben lag. Also die haben Lieferzeiten von 6 Monaten für Kleinigkeiten im Prinzip. Mhm. Ich habe mich irgendwann mit dem Fallbein im Westpark zusammengesetzt und wir haben halt einen über die Binder gekippt und dann haben wir uns ein bisschen ausgelassen über den Chef, wie das alles so ist. Und dann haben wir irgendwie gesagt, so komm. Aber habt ihr beide da gearbeitet? Ja, bei Bierchenphilosophie. Ja. Ich komme aus der Fahrradbranche, ich habe meine Ausbildung gemacht in einem Fahrradladen. Bin dann aufgrund der Tatsache, dass mein Vater selbst im Rollstuhl sitzt, in die Reha-Branche gerückt. Bin dann zu dem ehemaligen Arbeitgeber gewechselt. Hab dann währenddessen dort meinen Meister gemacht und ja, da so ein bisschen die Serviceabteilung gemacht. Und ja, da habe ich halt den Adi kennengelernt. Und wie er schon sagt, war die ganze Organisation und alles, was da so dran hing, nicht ganz so prickelnd. Und ja, wir waren halt die ganze Zeit nur am Meckern. Dann haben wir uns gesagt, wie sieht's aus? Wir haben jetzt beide unsere Meister, haben beide die Qualifikation, können das. Haben beide Interesse. Alleine wollte keiner den Schritt machen. Mhm. Wenn man einen zweiten Mann dabei hat, der einem da halt die Defizite, die man selber hat, ausgleichen kann, dann traut man sich schon mehr. Und dementsprechend wollten wir halt selbst gründen. Hatten auch schon die Ideen bei unserem ehemaligen Arbeitgeber, wollten die da durchsetzen, das Adaptivbike, so wie es steht. Nicht genauso wie es steht, aber so grobe Ideen hatten wir dazu, wollten das damals schon in der alten Firma durchsetzen. Keine Chance, da war einfach so ein, ja, die Scheuklappen da, sag ich mal. Wir wollen nichts Neues, wir machen das, was wir schon immer machen und fertig. Mhm. Dementsprechend haben wir dann neben der Arbeit was entwickelt, ein bisschen angefangen zu bauen und haben dann das Glück gehabt, dass ein anderer Kollege, der in der gleichen Situation war wie wir, sich auch selbstständig gemacht hat, aber in Richtung Rollstühle. Mhm. Und der war ein bisschen schneller als wir. Das heißt, wir konnten die ersten Monate bei dem so ein bisschen mitproduzieren und mitarbeiten, die Maschinen mitnutzen. Und so konnten wir uns das Adaptivbike halt komplett fertig bauen und hatten dann unser erstes Demo-Modell da stehen, womit wir dann zu den ersten Sanitätshäusern gehen konnten und berufsgenossenschaftlichen verbunden und so und konnten unser Bike dann mal zeigen. Und ja, so ging das dann langsam los. Wir wollten im Ursprung eigentlich irgendwie eine kleine Klitsche suchen, irgendwo eine Garage suchen, wo wir dann langsam Maschinen aufbauen und das Ganze langsam von der Garage Firma praktisch zu einer richtigen Firma. Fast schon amerikanisch, ne? Genau, richtig. Und dann haben wir einen Kumpel von meinem Vater kennengelernt, der arbeitet bei der Wirtschaftsförderung und der hat gesagt, pass auf Jungs, ich habe hier eine Bekannte, stellt der das mal vor, eure Ideen. Das war dann die Frau Nickel von der Bicon AG, die hat sich das dann angehört, genau, die ist Gründungsberaterin, hat sich das dann angehört, was wir gemacht haben, hat gesagt, da ist ein unheimliches Potenzial hinter. Wir machen das dann richtig. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht, haben uns mit der zusammengesetzt, haben einen Businessplan geschrieben, haben in Nachtschichten noch Executive Summaries und so einen Quatsch zusammengehauen. Das war ja stressig. Für den Wettbewerb, ja. Ja, Moment, seid ihr denn in den Wettbewerb reingerutscht oder wart ihr in der Wirtschaftsberatung und... Ja, wir hatten ganz am Anfang, hat sie uns erzählt, hier, es gibt den Startup Row. Dann haben wir gesagt, ja, pass auf, sowas wollen wir nicht. Wir wollen einen reellen Betrieb gründen. Wir wollen jetzt nicht irgendwelche Traumzahlen hinwerfen und sagen, hey, toll. Funktioniert am Ende nicht. Das war uns alles zu stressig, weil die hatten einen sehr, sehr strikten Zeitplan, so vom halben Jahr mit immer irgendwelchen Workshops, die auch irgendwie komische Zeiten hatten, weil wir auch beide keine Zeit hatten dafür. Ja, und deswegen haben wir auch gesagt, ja, ich glaube, die Öffnungsfeier haben wir mitgenommen. Ja. Und dann haben wir gesagt, weg, weil es war irgendwie zu stressig und wir wollten uns irgendwie, ja, die anderen Sachen konzentrieren. Wir wollten uns halt auf eine reelle Gründung vorbereiten und nicht für einen Wettbewerb das machen, sondern für uns, damit wir wirklich eine richtige Firma stehen haben am Ende. Ja, wobei schon mal behauptet wird, dass diese Planung, die man da durchmacht, einem auch wirklich hilft, ne? Weil man nochmal einen Schritt zurückgeht. Das auf jeden Fall, aber wir sind sehr spät angefangen. Das heißt, der Start-to-Grow-Wettbewerb fing an und dann haben wir so die Abschlussgespräche mit unserer Gründungsberatung geführt. Das heißt, wir waren schon ziemlich spät dran und haben gesagt, pass auf, das schaffen wir eh nicht mehr. Und so viel Druck dahinter kann nur Fehler verursachen. Lass uns das langsam angehen und dann strukturierter. Aber ihr wart doch dann doch im Wir waren, genau. Wir haben dann kurzfristig... Genau, wir haben dann die erste Phase gar nicht mitgemacht, weil wie gesagt, da waren wir ein bisschen spät dran. Schlussendlich sind wir aber dann tatsächlich, also wir haben prinzipiell den gleichen Weg gemacht wie beim Start to Grow, nur zeitlich ein bisschen versetzt. Mhm. Und zum Schluss haben wir dann nochmal einen Endspurt reingelegt über Nachtschichten und solche Geschichten und haben dann den zeitlich doch noch so hinbekommen, den ganzen Businessplan, und haben den dann einfach kurzfristig mal mit eingereicht und gesagt, komm, mein Gott, machen wir halt irgendwie, keine Ahnung, fünften Platz, kriegen unsere 3000 Euro, freuen uns ein Loch in den Bauch und fertig. Ne? Es ging ja darum, wir haben ja immer noch also eine Halle gesucht immer noch. Ne? Und es war bei dem Startup-Go-Wettbewerb, konnte man halt den Sonderpreis. Den Sonderpreis gewinnen. Und der war irgendwie 30.000 Euro für Miete in IT oder irgendwo. Achso, das war irgendwie Technologie. Genau, Technologiezentrum war das. Ne? Die hatten uns da wohl eine Halle bestellt, zum Entwickeln und herzustellen, zum Bauen. Genau. Das wollten wir eigentlich gewinnen. Genau, den Spezialpreis. Da. So war das. Spezialpreis. Deswegen sind wir da hin und wir wollen einen Spezialpreis haben, ne? Damit wir schon mal ein halbes Jahr Miete oder generell irgendwo in Dortmund eine vernünftige Halle haben, wo man arbeiten kann. So. Mhm. Das war eigentlich dieser ausschlaggebende Punkt, warum wir beim Startup überhaupt mitgemacht haben. Am Schlussendlich ist es ja ganz gut gelungen. Ne? Ganz gut, kann man sagen. Ja. Ja, genau. Zusammengefasst, ihr habt den ersten Platz gemacht. Genau, richtig. Ja. Na, erster Platz hat sich gelohnt. Ein Jahr stromfrei, ein Jahr telefonfrei und halt 15.000 Euro. Ist okay. Aber war gut. Ne? Ja, gibt Schlimmeres, sag ich so. Ja, wie war das denn von der Erfahrung? Also, ihr habt auf irgendwas hingearbeitet, aber habt dann den ersten Platz plötzlich gemacht. Das war ein bisschen Presserummel, oder? War ziemlich geil. Also gerade den Abend, ich weiß nicht, also ich hatte so, das war glaube ich einer der geilsten Abende, die ich so hatte, weil, ich weiß nicht, auf einmal kommen sie alle auf dich zu und war schon cool. Wir haben uns schon gesagt, also die Jungs da beim Start to Grow, die haben ja von 10 runtergezählt. Und so beim zweiten oder dritten Platz habe ich dann zum Beispiel gesagt, hey komm, lass uns gleich hier rüber gehen, Bierchen trinken, ne? Klingen wir mal den Abend schön aus, haben eh nichts gepackt, scheiß drauf. Ja, also die haben ja so eine Staffelung gehabt von 10 bis 1. Ja. Der 10. war irgendwas, der 9. war irgendwas und dann hieß das irgendwie, ja, das nächste Team ist ein junges Team, was irgendwie auch Radsport beheimatet ist. Radsport irgendwie auch in Regen. Aus Dortmund kommt. Aus Dortmund, ja, sehr sportliches Team und wir waren schon dabei, schon beim Aufstehen, so, jetzt werden wir gefahren, wir haben dritten Platz, wir haben 3.000 Euro. So, das war Wir waren schon beide schon im Aufstehen und das war dann irgendwas, keine Ahnung. Ja, genau. Die haben gesagt, ja, 7. Platz, hier kommt ein Unternehmen, junges Unternehmen aus Dortmund, sportliche Jungs irgendwie. Ja, wollten schon aufstehen, 7. Platz, geil, 3.000 Euro. Ja. War aber nicht. War nicht halt, ne? Und dann warten. War witzig. Schöner Abend gewesen. Und die ganze Presserummel war natürlich Gold wert. Wie oft wir in der Zeitung und Fernsehen und sonst was waren, das war schon, also hat viel für Aufmerksamkeit gesorgt. Hat schon was genervt. Halt. Immer Anrufe und können wir uns nicht da treffen. Ne? Da haben wir auch immer noch in Iserlohn produziert und dann die ganzen Leute nach Iserlohn kamen. Das war echt. Aber würdet ihr jetzt sagen, dass der Wettbewerb selber euch jetzt geholfen hat? Oder war es letztendlich nur das Preisgeld, was wirklich unterstützt hat? Weil ihr hattet ja auch diese ganze Beratungsleistung und wahrscheinlich auch ein paar Kontakte. Klar, die Kontakte sind sehr viel wert. Wie lief das denn ab? Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen erzählen. Also Beratungsleistung haben wir jetzt nicht was genau meinst du jetzt? Gehabt. Ihr hattet ja über die Wirtschaftsförderung schon die ersten Kontakte. Und dann halt im Wettbewerb nochmal. Ihr habt einen Businessplan ausgearbeitet, Executive Summary und so weiter. Was davon hat euch wie viel gebracht? Was kam in welcher Etappe? Also der ganze Wettbewerb hat uns in dem Fall schon mal so viel gebracht, dass wir überhaupt den Kredit bekommen haben, den wir brauchten. Weil die Sparkasse wollte uns das Geld nicht geben, weil ich so jung war. Und die haben mir nicht zugetraut, dass wir das hinkriegen. Mhm. Und die hatten, ich weiß nicht, die waren uns nicht so geheuer, die Leute von der dementsprechenden Bank. Wir hatten aber Glück, dass im Prüfungsausschuss deren Chef saß. Und auf einmal haben wir dann doch unser Geld bekommen. Und gab es eine Entschuldigung? Oder? Nee, gar nicht. Da kam dann noch so, könnt ihr aber Glück haben, dass das dann doch noch bekommt, weil wir so nett sind. Ja, ist ja auch egal. Verstehe. Der wird, denke ich, mal intern einen auf den Deckel bekommen haben. Auf jeden Fall haben wir dann, das war auf jeden Fall der Grund, warum wir überhaupt das hier alles realisieren konnten. Ne? Maschinen kosten Geld. Wir haben ja allein an Maschinen fast 50.000 Euro stehen. Das ist mal eben aus dem Ärmel. Da helfen 15.000 auch nicht viel. Ne? Mhm. Ja, wie habt ihr das denn gemacht? Also mit Kredit und den 15.000 konntet ihr schon starten. Ja. Also wir hatten im Businessplan gesagt, hier, unser Kredit schaut so und so aus. Das Geld brauchen wir und die 15.000, die waren dann so, haben wir der Bank gesagt, pass auf, wir haben jetzt hier 15.000 und die wurden dann abgezogen vom Kredit. Prinzipiell hat es uns, war gut, ne? Um den Kredit durchzusetzen und solche Geschichten, aber draufgerechnet war jetzt nichts. Also es ist nicht so, dass wir jetzt mit 15.000 Euro mehr starten konnten, weil die Bank gesagt hat, okay, dann kriegst du halt 15.000 Euro weniger. Ne? Ja, keine Maschine geleistet oder irgendwas, das Leiterprogramm. Ja, aber wir konnten schon mal für den ersten großen Kunden, den wir hatten, das war die Caritas, alles schon vorfinanzieren. weil das Geld von Statugo war natürlich vorher da, bevor das Geld von der Bank da war. Und dann konnten wir unser erstes Projekt, das war die Caritas für häusliche Pflegefahrräder, konnten wir dann schon mal vorfinanzieren, konnten die Bank schon mal fertig machen. Ja. Was war denn in eurem Businessplan das genaue Konzept und wie viel ist davon übrig geblieben? Habt ihr das 1:1 umgesetzt oder habt ihr schon was verworfen, was Neues gemacht? Verworfen nicht. Also nach hinten geschoben, ja. Wir haben gesagt, unser Businessplan sah eigentlich so aus: Adaptivbikes. Adaptivbikes sind die Fahrräder, die man von Rollstuhl spannt und dann mit den Armen pedaliert. Für die Behinderten. Genau, da haben wir halt auch einen Prototypen fertig gemacht, Testphase, alles super, alles 1A. Und jetzt wollten wir die vertreiben. Und da hatten wir dann ein paar Schwierigkeiten. Ja, Probleme eigentlich auch. An und für sich ist das Produkt super. Also wirklich so von den Produkten, die es auf dem Markt gibt. Ne? Es ist, will ich behaupten, aus meiner Erfahrung eines der wertigsten, einfach weil es aus einem vernünftigen Material ist. Alles, was es auf dem Markt gibt, ist aus irgendeinem billigen Stahl. Wir haben hochwertiges 7000 Aluminium. Ja, unser ist vor allem leicht. Ne? Das ist ja viele körperbeschädigte Menschen haben halt nicht mehr so viel Kraft, dass sie das einfach mal ins Auto schmeißen können. Ne? Unser liegt halt mit 10 Kilo, ist halt das Leichteste, was du kaufen kannst. 5 Kilo unter der Konkurrenz. Ja, okay. Und so mehrere Punkte. Auf jeden Fall ist das Fahrrad toll. Unsere Probleme sind allerdings zum Beispiel Sachen wie Eintragung in Hilfsmittelkatalog. Das heißt, wenn eine Krankenkasse, also prinzipiell müsste die Krankenkasse so ein Adaptivbike übernehmen. Allerdings, um so ein Adaptivbike zu übernehmen, müsste das Fahrrad in dem Hilfsmittelkatalog stehen. Das sind Sachen gewesen, die wir vorher nicht wussten. Hilfsmittelkatalog sagt, du brauchst eine CE-Kennzeichnung. Eine CE-Kennzeichnung heißt, dass es nach gewissen EU-Richtlinien und solche Geschichten, es ist ein bisschen weitergreifend. Mhm. Schlussendlich sind wir jetzt momentan dabei, halt diese Hilfsmittelnummer durchzusetzen, dass wir die auch kriegen. Rechtlich ist das kein Problem mehr. Das ist jetzt alles nur noch bürokratisch und eine finanzielle Geschichte. Kostet natürlich auch alles Geld. Aber dann können wir auch mit den Adaptivbikes ordentlich durchstarten. Bis jetzt haben wir echt unheimlich viele Angebote rausgeschickt und die Krankenkassen sagen halt immer freundlich, nö, machen wir nicht. Ja, aber ich meine, ihr verdient ja schon Geld. Also genau, das machen wir aber hauptsächlich mit anderen Sachen. Okay, das ist dann der zweite Teil wahrscheinlich. Genau, da haben wir so ein bisschen jetzt unser Hobby durchkommen lassen. Wir bauen jetzt halt momentan hauptsächlich Fahrräder, Spezialanfertigung, Lastenfahrräder, diese Caritas-Geschichte zum Beispiel. Ja. Wir haben hier in Dortmund für einen Burgerladen, das Chiller, dafür haben wir ein Fahrrad gebaut, die bringen jetzt die Burger mit dem Fahrrad statt mit dem Auto. Ich glaube, knapp 80% der Fahrten machen wir jetzt mit dem Fahrrad. Der war schon in den ersten Wochen irgendwie 115 Kilometer mit dem Ding. Und sonst machen wir halt auch viele Privatkunden jetzt. Ne? Wir haben jetzt ein Restaurant aus Fröndenberg, die wollen ein Rad von uns für Einkauf und für Klamotten halt, ne? So ein Lastenrad hauptsächlich. Ja. Und sonst auch viele Private, die sagen, ich will eine Sonderanfertigung haben, macht mal. Ne? Das sind Sachen, die machen wir dann halt. Wie würde sowas ablaufen? Also der Kunde kommt zu euch, sagt, was er haben möchte, ihr besprecht das kurz mit dem. Meistens sind die Angebot sehr, sehr überfordert, weil der Kunde kommt hier und sagt, ich will ein Fahrrad. Ne? Und dann sind wir hier und sagen, was denn für ein Fahrrad möchtest du denn haben? Ja, ich habe mal so eins gesehen. Was soll es denn haben? Soll es eine Federgabel haben? Soll es keine Federgabel haben? Willst du damit irgendwas transportieren? Wie soll die Schaltung sein? Willst du eine Kettenschaltung? Willst du eine Lahmschaltung? Wie willst du drauf fahren? Willst du sportlich drauf fahren oder eher gelassen, wie auf so einem Hollandrad? Ja, und da sind schon mal diese kleine Punkte, die ganz viele Leute überfordern, weil sie es einfach nicht wissen, was sie jetzt wirklich wollen. Die sagen, ich will ein geiles Fahrrad und zeig mir am besten irgendwelche Modelle. Ne? Also das können wir nicht. Aber habt ihr denn sowas? Habt ihr bestimmte Prototypen oder so ein Baukastensystem, dass ihr sagt, wenn jemand sportlich möchte und schnell, dann das? Ja, also das ist ja nur die Rahmengeometrie, die man halt festlegt. Also in Holland sieht es anders aus als ein MTB. Und da sitzt man halt auch anders drauf. Die Steuerkopfwinkel sind anders, die Sitzrohrwinkel sind anders, Radabstände sind anders und man kann halt, wenn man das kann, ein bisschen modellieren und dann kann man halt ein Rennrad bauen, was sich so fährt wie ein Hollandrad zum Beispiel. Von der Optik ist es wie so ein Rennrad aussehen, aber fahren wie so ein Hollandrad. Ja, jetzt wird spannend. Dann erzähl mal, was muss ich dafür wissen? Also fangt ihr da jedes Mal bei Null an oder habt ihr bestimmte Rahmen, mit denen ihr... Nein, also wir fangen jedes Mal bei Null an mit dem Kunden, weil er zahlt das ja und er soll damit rumfahren, nicht ich. Ja. Deswegen muss man halt wissen, wie schwer ist der Mensch? So, ne? Aber das heißt, es gibt dann auch jeweils nur ein Fahrrad davon. Genau. Ja. Hat der Kunde das Recht dann auch auf dieses Modell? Oder ja, kann das sein, dass wir für wen anders das gleiche nochmal bauen? Das können wir auch für irgendwen anders nochmal bauen. Aber das prinzipiell ist es ja, also es ist die seltensten Fälle mal, dass jemand kommt, der genau die gleiche Vorstellung hat wie jemand anders. Ja, weil die wahrscheinlich schon im Fahrradgeschäft landen. Ne? Genau, also wenn du zu uns kommst und ein Fahrrad willst, dann willst du kein Standardfahrrad. Mhm. Wenn du zu uns kommst, dann willst du einen handgefertigten Rahmen haben, dann willst du eine ganz besondere Rahmenform haben oder du bist halt einfach extrem schwer. Wir haben jetzt 150 Kilo Leutchen, denen wir Fahrräder bauen. Leutchen. Aber der ist auch 1,95 groß. Genau. Das ist ja schon ein Berg vom Tier. Ne? Also der Rahmen steht da und ich passe da gar nicht drauf. Ne? Also ich komme mit den Beinen eigentlich unten auf den Fußboden. Ne? Und weil so groß ist und halt auch ziemlich schwer, der wiegt jetzt 14 Kilo das Fahrrad. Mhm. Ja, aber dafür kann es den Menschen aushalten. Ohne Probleme und auch langfristig. Ne? Mhm. Das heißt, unsere Fahrräder halten halt keine 3-4 Jahre, unsere Räder halten halt 10-20 Jahre, ne? Mhm. Je nach Beanspruchung. Aber ja. Kann man denn so typische Kundenwünsche irgendwie ausmachen? Also alle wollen im Prinzip das und das stylische Fahrrad in die Richtung? Oder? Nee, gar nicht. Also jeder will was anderes. Wir haben jetzt den Großen, den der Adi gerade beschrieben hat, der will eher so Beachcruiser-mäßig fahren. Ja, das ist so ein Beachcruiser und vorne hat mit so einem etwas größeren Korb, der mit am Rahmen befestigt ist. Der hat irgendwie so eine Fliegertasche und keine Ahnung. Auf jeden Fall passt da auf jeden Fall noch eine Kiste Bier rein. Ja. Das ist ein noch vernünftiges Maß. Sehr gut. Ja. Hat er mitgedacht. Ja, dann haben wir noch einen, der will ein Lastenrad haben, der will aber drauf fahren wie auf einem Hollandrad und der ist knappe 2 Meter. Auch 2,10 oder so auch wieder. Das war sicherlich einfach für euch. Das sind Sachen, ganz ehrlich, das ist gar nicht so schwer, ne? Wenn man sich in der Materie auskennt. Ich bin zwar Mechanikermeister, er ist Industriemeister, kombiniere das ein bisschen und du hast genau das, was du brauchst. Ne? Ja, cool. Und da sind wir einfach ein gutes Team. Der Adi hat echt mittlerweile gute Ahnung vom Rahmenbau, da hat er sich ordentlich reingelesen und weiß halt, was er macht. Ne? Von daher ist halt an und für sich alles gar nicht so verkehrt und gar nicht so schwierig. Ne? Hört sich jetzt nach Boutique an, also dass ich da tausende Euros zahle und dann wochenlang geschweißt wird. Ja, also das ist schon aufwendig, so einen Rahmen zu bauen. Also ich habe jetzt für den Karl, ne, da habe ich jetzt 4 oder 5 Tage dran gesessen und so ein Fahrrad. Das ist natürlich, also wenn man sagt 4 oder 5 Tage, ne, geht man mal vom Stundenverrechnungssatz von 50 Euro aus, das berechnen wir nicht 4 oder 5 Tage. Ne? Mhm. Es ist ja auch nicht 4 oder 5 Tage durchgehend. Also ich sag mal so, ein vernünftiges Fahrrad fängt bei uns bei 1.500 Euro an. Fängt es an. Ne? Aber inklusive Beratung? Inklusive Beratung, ja, klar. Das ist dann Full Service. Ne? Okay. Wenn man zu uns kommt, 1.500 Euro ist natürlich eine Stange Geld, ne, aber man hat halt, was man braucht. Und da fängt es, wie gesagt, Lucky auch Bike und hol dir da wahnsinnig einen Specialized oder Canyon Day, dann bist du auch mit 1.500 dabei. Ne? Ja, wenn überhaupt. Das ist ein Fahrrad von der Stange. Ne? Und dann hast du dann wahrscheinlich Komponenten, die dir gar nicht gefallen oder nicht passen. Ne? Dann hast du einen anderen Sattel, der dir nicht gefällt oder andere Lenkgriffe oder was auch immer. Und wir bestellen das halt auch dafür extra. Ne? Also wir haben jetzt keine hohen Lagerkosten oder... Ne? Ja gut, dafür zahlt er wahrscheinlich mehr drauf, weil er immer nur Einzelteile bestellt. Klar, das ist Versand. Versand. Ja, aber wir müssen halt dem Kunden halt nichts irgendwie aufschwatzen, nur weil wir das im Lager haben und loswerden müssen. So, das ist nicht. Der Kunde kriegt bei uns halt das, was er will. Ja, okay, das heißt, bei 1.500 fängt es an und Sonderwünsche. Natürlich, wir haben jetzt Räder, wir haben jetzt momentan ein Rennrad drin, das geht für 4,5 weg. Ne? Ja. Das ist dann ein bisschen was Spezielleres. Geschliffene Nähte und solche Geschichten. Ja, polierte Nähte, dass man die Schweißnaht an sich nicht sieht, dass es aussieht wie so ein Monocoque-Rahmen, also ein gegossener Rahmen optisch. Ne? Ja, und halt ganz viele Rundungen und überall. Ne? Kein geraden Winkel, nichts, sondern alles rund, nichts normal gerade. Da sitzt du halt auch einfach mal deine 3 Tage am Stück durchgehend dran. Ne? Ja. Das muss halt auch bezahlt werden, klar. Also billig ist es nicht, aber ich meine, Preis-Leistung stimmt bei uns absolut. Wenn man woanders hingeht. Also auf jeden Fall ein Fahrrad, was du nie wieder irgendwo siehst. Ja. Ja. Genau. Ja, jetzt hatte ich eben einfach so behauptet, naja, ihr macht ja schon Gewinne. Ist das denn so? Also seid ihr noch in so einer typischen Gründungsphase, also, dass es schwierig wird? Ja, Gründungsphase, wo es auch immer noch schwierig ist. Ich sag mal so, das erste Jahr, das kriegt jeder hin. Ja. Kriegt jede Firma hin. Das erste Jahr kann man sich irgendwie immer. Und ab dem zweiten wird es interessant. Wir haben das erste Jahr jetzt hinter uns und das zweite fängt jetzt an. Mhm. geht immer bergauf, bergab. Wir hatten hier starke Probleme damit, dass die Halle zu spät fertig wurde. Wir wollten eigentlich schon im Juni rein, das heißt, dass wir den Sommer noch mitnehmen. Hier musste noch brandschutztechnisch einiges gemacht werden. Das heißt, wir konnten erst effektiv wirklich im September anfangen, hier Maschinen reinzustellen. Als die erste Maschinen kamen, hat es schon geregnet und so. Richtig, und das ist scheiße gewesen einfach. Ne? Wir haben den Winter voll mitgenommen, nichts verkauft im Winter. Es kamen zwar 100.000 Leute an mit ganz großen Augen und sagten, boah, ich will das, 40 Stück, 100 Stück. Ne? Und dann melden die sich nie wieder, nachdem die das erste Angebot bekommen haben, weil die merken, Mensch, Fahrrad kostet ja Geld. Ja. Ne? Und ja, das waren viele Sachen, wo wir sehr viel Zeit investiert haben. Wir hatten Spezialfahrräder, also große Spezial mit ganz viel Elektrik drin, dreirädrig, riesengroß. Ne? Da bist du bei einem Fahrrad irgendwo bei 15.000 Euro. Ne? Ja, und dann wurden Sachen angepeilt, wie also große Firmen wollten die haben. Ja, bestellen wir gleich 40 Stück von und so. Ne? Das wäre super, wären wir den Sommer schon durch. Ne? Hätten wir gar nichts mehr machen müssen. Ja, genau. ja, sowas ist natürlich, man investiert da Tage an Zusammenrechnen, an gucken. Wir waren 100 Mal bei S&E und haben uns da Sachen rausgesucht und gemacht und getan. Unheimlich viel Zeit investiert und zum Schluss kommt dann halt nichts bei rum. So, ach ja, nee, doch noch kein Zuschlag. Wir müssen noch gucken, wie wir das machen. Und das zieht sich seit November hin zum Beispiel mit dem. Sowas. Ja, er hat auch Probleme mit der Vorfinanzierung, sonst hätte er sich wahrscheinlich schon eins geholt. Aber das sind ja vielleicht trotzdem Pläne, die ihr in der Schublade einfach habt. Ne? Ja, also jetzt es anlaufen zu lassen. Jetzt habt ihr die Erfahrung auf jeden Fall. Es könnte sein, dass da nochmal was kommt, natürlich, klar. Aber ist alles schon fertig gezeichnet. Ne? Man muss nur anfangen. Ne? Jetzt kaufen. Jetzt kaufen wäre natürlich super, weil dann haben wir unsere Schälchen im Trocknen. Momentan ist es immer noch so, dass man sagt, endlich wieder ein Auftrag. Wir kommen über die Runden, ne? Aber. Also man könnte mehr verdienen. Also ich denke mal, Kosten könnt ihr decken, aber wahrscheinlich ist es so. Ja, sich selber, man würde gerne mehr belohnt werden. Ruhig schlafen geht anders, sag ich mal so. Also Adi und ich nehmen auch nicht viel aus der Firma raus, wir leben noch von Ersparten. So. Das ist halt einfach so, ne? Ja. Muss halt anlaufen. Und also das heißt, momentan sind die Aufträge wirklich diese Einzelkunden, die ihr maßgeschneidertes Fahrrad haben möchten. Wenn die Adaptivbike-Geschichte durch ist mit der Hilfsmittelnummer und solche Geschichten, dann sieht es sehr gut aus. Wir haben an der Hand einen, der mit uns das zusammen machen möchte. Den haben wir auch erst vor 2 Wochen kennengelernt. Der macht in ganz Europa Vertrieb von Hilfsmitteln, von Rollstühlen und allem möglichen Zeugs. Und der will unsere Sachen auch als einziges Adaptivbike-Produkt mit reinnehmen. Das wird sich natürlich extrem positiv auf uns auswirken. Das wäre natürlich ein richtiger Knaller, wenn dass dann da auch alles funktioniert. Ne? Mündliche Zusagen haben wir schon alles, aber gucken, was die Zukunft bringt. Ne? Jetzt habe ich auf eurer Facebook-Seite noch gesehen, dass ihr auch Fahrräder aufmöbelt. Also wenn man sein altes Hollandrad hier hinschiebt, dass ihr dann da irgendwie neu lackiert, irgendwie Teile tauscht. Ist das auch so ein Geschäftsfeld, was ihr noch dazu gesucht habt? Oder sind die Kunden auf euch zugekommen? Ja, Kunden sind auf uns zugekommen. So, ne? Die haben irgendwie gemerkt, wir sind ein cooler Fahrradladen. Ne? Wir machen halt nicht das, was jeder macht, so Schläuche wechseln, sondern wir bauen auch komplette Baugruppen komplett um. Ne? Ich glaube, was das angeht, hatten wir mit Dörte Durchbruch. Es kam einer, der hatte ein altes Hollandrad, was kaputt getreten wurde am Hauptbahnhof. Ja, hat er gesagt, so, na, benutzt das, legt das irgendwie auf den Schott oder so. Ne? Und wir haben dann gesagt, der Rahmen ist ja eigentlich noch hübsch. Ne? Lass uns die mal fertig machen. Ne? Da haben wir, weiß nicht, 150 Euro investiert an einen neuen Teil und irgendwie hübsch gemacht und dann Sticker noch drucken lassen mit Dörte-Aufkleber und keine Ahnung was. Ja, und die Dörren haben wir das bei Facebook verlost. Genau. Irgendwann. Hatten wir auch riesen Resonanz. Ich glaube, also man musste das Album mit den Dörte-Fotos teilen. Und wir hatten halt zu dem Zeitpunkt, das war vor Dezember noch, das war noch Ende letzten Jahres. Ja, das ist weggekommen. Ja. Und wir hatten irgendwie fast 100 Leute, die das geteilt haben und dementsprechend dann auch unsere Gefällt mir Klicks und Namen bekommen, weißt du. Hat sich schon gelohnt. Ja. Also und werbetechnisch war es echt eine gute Investition. Also wirklich 150 Euro so an Bauteilen und halt ein bisschen Arbeitszeit. Ne? Aber die hast du ja sowieso. Ja. Und im Winter tut dir das nicht weh, Arbeitszeit zu investieren. Ja. Und dann haben wir das Ding verlost und danach kamen immer mehr Leute. Ne? Ich sag mal so, es lohnt sich natürlich nur, so ein Fahrrad zu restaurieren, wenn man sagt, man liebt das Ding wirklich, weil effektiv mit Arbeitszeit, mit allem drum und dran, steckt man da schon mal 400 Euro rein, ne? In so eine vernünftige Restauration mit Abschleifen vom Rahmen, das ist eigentlich die Meisterarbeit, ne? So ein scheiß Rahmen abschleifen, muss man auch vernünftig machen, dann wird das Ding neu pulverbeschichtet oder lackiert. Ne? Das ist schon sehr aufwendig, aber wenn man sein Fahrrad wirklich liebt, wenn man sagt, so, man hat sein altes Schätzchen, ne? Was man schon seit 20 Jahren fährt, dann lohnt sich sowas. Ja, wer clean hat auch viele Fahrräder, ja. Also in der K-Hifi-Szene oder in der K-Szene generell gibt es ja so, dass man halt irgendwie Nummernschilder, die Dinger. Es gibt ja immer so einen Einbruch drin, dass die dann weggeschliffen werden. Mhm. Das machen ja viele. Ja, und sowas machen wir halt auch mit dem Fahrrad, weil viele haben so einen Dynamo-Halter, was ziemlich hässlich aussieht. Ja, den fahren wir einfach weg und bevor das wieder lackiert wird. Ne? Oder irgendwie Aufnahmen für Schutzbleche, die sind auch ziemlich hässlich. Mhm. Sind alle nicht hübsch. Oder bei alten Stahlrädern, also momentan ist auch so ein Fixie-Style halt. Ne? Und dann, wenn da so eine Narbe eingebaut wird, dann hast du das Schaltauge, was zu viel ist. Das kannst du halt auch schon wegsägen und beifallen. Sowas machen wir halt auch viel. Ja gut, was wir schon so ein bisschen angesprochen haben, Marketing gerade, ne? Also mal so ein Fahrrad einfach verlosen. Das sind ja auch diese Sachen, die alle so zum Geschäftsdrumherum gehören, die jetzt nicht mit eurer Kernarbeit zu tun haben, aber die halt gemacht werden müssen. Was ist denn da das, was euch am meisten nervt, wo ihr ganz andere Erwartungen hattet, wo ihr das am liebsten abgeben würdet? Was sind so eure Erfahrungen mit dem Drumherum beim Unternehmen? Wir haben es klug gemacht, wir haben das schon abgegeben. Ja, das ist eigentlich Glückwunsch. Wir haben, technisch sind wir beide nicht so sauer gut drauf. Also ich kriege mein Handy gut bedient und mein Facebook kann ich es auch ein bisschen. Aber jetzt wirklich, da war nicht ganze, also wenn ich irgendwie Fotos bearbeite, mache ich das immer noch mit Windows Paint. Ne? Und nicht mit irgendwie Adobe, irgendwas wie die Dinger heißen. Das ist mir alles zu fremd. Das ist nicht. Handwerker halt. Nicht so meine Welt. Ja. Wir haben meine Schwester eingestellt, seit auch September letzten Jahres, eigentlich ziemlich direkt am Anfang schon, die halt in dem ganzen Social-Media-Bereich, also meine Schwester ist gelernte Großhandelsassistentin und Kauffrau und die macht halt unsere Buchführung, die macht ganz Papierkram und nebenher macht die unsere Social-Media-Geschichte, also sie hat extrem viel zu tun, aber macht ihren Job extrem gut. Also ich höre daraus, alles, was unangenehm ist, habt ihr schon genau in der Person ausgelagert. Genau, richtig. Den Joker gezogen. Ja, es ist auch zeitaufwendig, ne? Also wenn du dann wirklich dann überlegst, du musst da eben so einen Quelltext da einfügen für irgendeine Werbemaßnahme, musst du ja irgendwas aus den Fingern saugen. Ne? Mhm. Das ist dann sowas von nervtötend. Ne? Man sagt ja, Bäcker bleibt bei deinem Brötchen. Ja, das ist aber eigentlich genau richtig. Ja. Das machen wir auch so, auch Buchhaltung. Ich meine, ich habe im Meister auch Buchhaltung gelernt, aber ganz im Ernst, was man in einem Monat Intensivkurs an der Handwerkskammer lernt, ist nett, aber ist nicht professionell. Ne? Ja. Nicht vergleichbar mit einer Person, die das wirklich 3 Jahre gelernt hat und aus dem Beruf kommt. Das ist sicherer, da einfach das den Leuten zu geben, die es wirklich können. Ich kann das ein bisschen, ich kann auch eine Rechnung schreiben, ich kann auch ein bisschen was verbuchen und so ein Quatsch, ne? Aber bei weitem nicht so professionell und nicht so gut wie bei Maike jetzt zum Beispiel. Und außerdem können wir uns dann natürlich auf ganz andere Sachen konzentrieren. Ja. Adi hat seinen Rahmenbau, muss sich um nichts anderes kümmern und ist da voll komfortiv, dementsprechend kann er das ja auch super, ne? Ich habe meine ganze Montagegeschichte und so verkauft. Das ist dann auch eine Sache, worauf ich mich konzentrieren kann. Einkauf, Verkauf, ganze Materialien müssen bestellt werden und sowas alles. Ne? Das ist unheimlich viel zu tun und wenn man das auf 3 aufteilt, ist das schon viel angenehmer. Super. Das heißt, ihr macht alle 3 Vollzeit? Genau. Ja. Also wir sind meistens länger als die Maike da, weil die wirklich nur 40 Stunden die Woche. Maike ist halt Angestellte. Ne? Angestellte, ne? Wie nur 40 Stunden? Das ist ja lächerlich. Wir hatten da abends am Tag. Wir können ja nicht zwingen, Samstag und Sonntag zu kommen, wie wir es ja auch tun, aber ja. Seid ihr jedes Wochenende auch hier? Also ihr macht nicht die ganze Woche mit? Wenn wir am Wochenende nicht irgendwelche Veranstaltungen haben oder so. Wir sind hier mit dem Behindertensportbund in Dortmund ein bisschen connected. Die machen hier und da immer mal am Wochenende was. Dann greifen wir den unter der Arme. Bald ist nächste Woche Samstag, also nicht jetzt kommen wir drauf. Der was ist 7. glaube ich. Nee, 7. ist jetzt morgen. 16. 17. ist Bike mal anders, nennt sich das. Das ist Fahrradfahren mit vielen Menschen, sehr viele Behinderte, viele Kinder im Rollstuhl. Ja. Und da machen wir halt auch ein bisschen was. Ne? Wir zeigen dir ein bisschen Adaptivbikes. Wir haben jetzt ein Modell für Kinder entwickelt und solche Geschichten. Ja, gebaut. Das ist halt auch mal zeitaufwendig, so die ganze Entwicklung. Ja. Was würdet ihr so sagen als Ausblick und Rückblick? Also würdet ihr nochmal gründen und wo geht's jetzt hin? Das ist also, eine schwierige Frage. Es ist extrem viel Stress. Frag mich in einem Jahr nochmal, ob ich nochmal gründen würde. Momentan so in der Schwebe. Momentan würde ich mir das stark überlegen, glaube ich, weil es ist einfach viel Arbeit. Es ist, glaube ich, eine gute Sache für bald. Aber für momentan ist es einfach extrem viel Arbeit. Und aber ich meine, ihr könnt ja eigentlich absehen, dass es nochmal besser wird. Ne? Also ihr habt einen Plan, Dinge laufen. Das ist irgendwie finanziert. Ja, das schon. Aber ich sag mal so, ne, es ist echt viel Arbeit. Also ich hätte es mir, man sagt ja selbst und ständig, wusste ich vorher, aber es ist aber so ständig. Es ist viel ständiger, als man vorher gedacht hat. Ja. Also es ist wirklich nur. Ne? Und das ist schon extrem. Auch das ganze Privatleben, das ist ja jetzt ein Jahr, also du machst dich selbstständig, dein Privatleben bleibt das, was es war. Ne? Jeder kommt an und sagt, immer im Privat, immer wenn du unterwegs bist, privat unterwegs bist, ich mache nebenbei DJing, ich bin DJ nebenbei und wie oft mich schon Leute während einer Party im Club angesprochen, ey, mein Fahrrad, hier kann ich nicht mehr rumkommen. Und dann denke ich mir, oh, mal 5 Minuten, kein Fahrrad wäre super. Ja. Also es ist ja immer noch Hobby, bleibt auch Hobby, es ist nicht so, dass ich vom Fahrrad die Schnauze voll habe oder sowas, aber ich habe auch ganz gern mal ein paar Minuten ohne. Wie geht's dir damit, Andi? Mir geht's eigentlich gut damit. Ich würde auch, glaube ich, jederzeit weiter, also wieder gründen, oder? Ne, also wenn das jetzt hier den Bach runtergeht, dann werde ich auch, glaube ich, wieder versuchen, irgendwas zu machen, sodass man selbstständig bleibt, oder? Also einfach teilweise, selber machen, ist ja, so wichtig für dich. Ja, man muss eigene Sachen weiterentwickeln, ne? Also dass man am meisten Spaß hat, irgendwas das herzustellen, was Sinn macht. Und wenn einer ein Problem hat, dass man sich mit dem austauscht, was er wirklich für ein Problem hat, ob man das nicht auch anders lösen kann, muss man dann irgendwas direkt bauen oder kann man nicht irgendwas anderes sich besorgen, dann einfach umbauen und dass man komplett, weiß ich nicht, 2 Kugeln aufeinander stellen muss, das so schwer ist, so, ne? Ja, ich muss sagen, also es ist vielleicht gerade ein bisschen falsch rübergekommen. Das, was wir hier machen, das Selbstständige, ist absolut geil. Du hast keinen, der dir ins Werk fuscht, du hast deine eigene Meinung, du kannst deine eigene Meinung durchsetzen, das ist das Geilste von der Welt, wenn dir kein Tünnes irgendwie reinredet und dir Sachen erzählen will, weil die gleiche Aktion, die Adi damals hatte, von wegen dem M8-Gewinde, das hatte ich bei mir natürlich auch, ich bin Zweirad-Mechanikermeister und da will mir ein Bandagist erklären, wie man ein Fahrrad baut, das ist lächerlich. Von daher ist das super, also ich bin glücklich auch, ne, mit dem Teil, es ist halt nur manchmal ein bisschen viel. Ja, okay, das ist klar, ja. Ja gut, habt ihr denn vielleicht noch Tipps an andere Gründer? Also das ist natürlich auch ein bisschen branchenspezifisch, aber irgendwo werdet ihr sagen, das war eine super Idee, zum Beispiel direkt jemanden anzustellen für Aufgaben, die ihr nicht so wolltet. Kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie es gewesen wäre, wenn wir es selbst gemacht hätten. Mhm. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich jemanden holt, der mit einer Gründung Ahnung hat. Also Gründungsberatung ist gut und wichtig. Mhm. Man sollte aber dennoch seine eigene Meinung haben. Also wenn man sagt, man will die Nummer ruhig angehen und entspannt angehen, dann sollte man sich auch von niemandem drängen lassen. Mhm. Ne? Und auch eigene Meinung trotzdem noch durchsetzen können. Es geht ja halt um dich. Ne? Genau, in Rücksprache mit dem Gründungsberater oder Gründungsberaterin. Und wenn die gute Argumente hat, ist das auch vollkommen okay. Dann kann man sich da auch was erzählen lassen. Aber manche Sachen sollte man halt einfach auch selbst entscheiden. Ne? Ja. Alles klar, das ist so ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, danke ihr zwei für das Interview heute. Ja, und danke fürs Zuhören wieder mal. Ne? Bis demnächst. Ciao. Ciao.